Deine Aufgabe ist es, einen festen Boden zu erreichen, um dich weiterzubilden und vorzubereiten auf die Tätigkeit, die deine eigene sein soll. Heute, da wir uns aufhalten zwischen Spitzeln, Fallspielern, Provokateuren, müssen wir der Verstellung, des Verbergens unserer eigentlichen Absichten fähig sein. Halte dich zurück. Fahre auf legalem Weg nach Schweden. Suche dir irgendein Auskommen. Sei vorsichtig beim Aufnehmen von Kontakten. Lerne die Verhältnisse des Landes kennen. Entscheide dich später. Die Straße, die am Bahngelände entlang führte, wurde enger. Die Pflasterung hörte auf. Links lagen ein paar Schuppen und verlassene Werkstätten. Daran schloss sich die Mauer eines Friedhofs. Die uralte Straße der Fischhändler, die hier ihren Fang von den nördlichen Windungen des Flusses zu den Märkten gefahren hatten, war zu einem holprigen Pfad geworden, zu dessen Seiten Müllhaufen lagen. Hinter dem niedrigen, brüchigen Gemäuer waren die von Gestrüpp überwucherten Grabstätten zu sehen. Rechts schepperten Güterzüge am Plankenzaun vorbei. Wir waren auf die Entzweiungen in der Partei zu sprechen gekommen, die sich auswirkten auf unsere gesamte Arbeit, und erwähnten dann Münzenberg, dem Katz jahrelang nahegestanden hatte. Ablenkend antwortete er zunächst, dass sich heute in Erwartung der großen Zusammenstöße alle politischen Organisationen in einer Erkundung und Vermessung ihres Handlungsfelds befänden, dass es in den Parteien jetzt um die Stärkung der Positionen ginge, von denen aus die Entwicklung gelenkt werden solle, und dass sich aus den Umbesetzungen und Ausschaltungen jene Konzentration ergäbe, die notwendig sei zur Herstellung der Kampflinie. Befragt über die Vorgänge im Herbst 36, deutete er mir einiges an über die damaligen Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse, die zum Bruch mit Münzenberg geführt hatten. 1935, sagte er, als die Komintern sich für die Volksfrontpolitik entschied, gehörte Münzenberg noch zu den Fürsprechern der proletarischen Einheitsfront. Diese sollte von unten her gegen den sozialdemokratischen Vorstand errichtet werden. Auch in den Augen der Komintern stellte die proletarische Front die Grundlage dar für einen breiten antifaschistischen Zusammenschluss. Ohne Einheit der Arbeiterklasse war das Bündnis mit anderen Gruppierungen nicht möglich. Die proletarische Einheit sollte verhindern, dass die Front zu einem Instrument der Reaktion werden könne. Doch proletarische Führung konnte auch wieder identisch sein mit der Führung durch die kommunistische Partei. Damit wurde das Gegensatzverhältnis zur Sozialdemokratie aufrechterhalten. Die französischen Parteien waren mit ihrer Aktionseinheit am weitesten gelangt. Nach dem Sieg der Volksfront in Frankreich, Mai 36, waren die Versuche, die Widersprüche zwischen den beiden deutschen Parteien zu überwinden, dringend notwendig geworden. Hinter den deutschen Parteiführern aber standen keine Massenorganisationen. Die Auseinandersetzungen zwischen ihnen konnten nicht in der Öffentlichkeit getragen von der Arbeiterklasse stattfinden. Sie mussten vorgenommen werden in der Verborgenheit des Exils. Vorerst konnten die Bemühungen um eine gemeinsame Front nur taktischer Art sein, unter Beibehaltung der parteipolitischen Abgrenzung. Mit seiner Betonung des proletarischen Vorrangs, sagte Katz, gab Münzenberg dem Argument Nahrung, dass die kommunistische Partei die Front nur wieder in den Dienst ihrer Hegemonieansprüche stellen wolle. Noch während es einzig darum ging, Kontakte herzustellen zwischen vereinzelten Kadern, zersplitterten Gruppen, Personen unbestimmter Anzahl aus allen gesellschaftlichen Schichten, von denen angenommen werden konnte, dass sie Gegner des Kriegs, des Nationalsozialismus waren, machten sich die Antagonismen geltend in der Auffassung einer zukünftigen Staatsbildung. Uneinigkeit bestand auch in den Fragen der illegalen Zusammenarbeit. In seinem Memorandum im September, das die Lage in Deutschland betraf, hob Münzenberg zwar hervor, dass die ausschlaggebenden Kämpfe im Land selbst erfolgen müssten, die ideologische und propagandistische Tätigkeit jedoch bei der Lähmung der Opposition nur vom Ausland her geleitet werden könne. Auch das Zentralkomitee hatte zu diesem Zeitpunkt beschlossen, die Zellen im Untergrund auszubauen, doch wurde dabei die Ansicht vertreten, dass sich die fortschrittlichen Gruppen im Anwachsen befänden. So war Münzenberg plötzlich in die Nähe der sozialdemokratischen Einstellung geraten, nach der sich, allerdings aus Gründen des Selbstschutzes, die Parteien gegenwärtig auf Unternehmungen außerhalb des Landes beschränken sollten. Auch die Kommunistische Partei hatte häufig ihre Beurteilung und Auswertung der Nachrichten aus Deutschland geändert. Zeitweise sah man ein Überwiegen der Passivität und Lethargie, dann wieder, wie im Herbst 36, glaubte man, mit Unruhen in der Bevölkerung rechnen zu können. Münzenbergs wechselnde Ansichten widersprachen also im Prinzip nicht dem Verhalten des Zentralkomitees, nur traf dieses seine Beschlüsse in Übereinstimmung mit der Komintern, während Münzenbergs Entscheidungen nach eigenem Ermessen verliefen. Diese Unberechenbarkeit gefährdete nun, da es mehr denn je auf strikte Befolgung der Richtlinien ankam, die Partei und musste sich auch auf ihn selbst verhängnisvoll auswirken. Münzenbergs Vorschlag, die Aktionen im Ausland zu verstärken, sagte Katz, habe im September noch keine Hinwendung zum sozialdemokratischen Standpunkt bedeutet. Erst nach seiner Rückkehr aus Moskau sei er in nahe Verbindung mit Sozialdemokraten und Liberalen getreten. Wehner, sagte er, auf meine Befragung, unterhielt damals wohl Kontakte mit leitenden Sozialdemokraten wie Breitscheid, Herz, Grzelczynski, Braun, Kuttner. Doch geschah dies eher nach dem Vorsatz der Partei, einige Persönlichkeiten, die zur Zusammenarbeit bereit schienen, vom leitenden Gremium abzuspalten. Auch Münzenberg habe, bis zu seiner Reise, nach dem Ansinnen gehandelt, eine Gruppe oppositioneller Sozialdemokraten für die kommunistische Frontpolitik zu gewinnen. Doch warum, fragte ich, stand Wehner ihm dann feindselig gegenüber, war doch auch er der Komintern verdächtig geworden. Wenn er nun, wie wir wussten, eben solchen Verhören ausgesetzt war, wie die Kontrollkommission sie für Münzenberg beabsichtigt hatte, so musste dies seinen Grund darin haben, dass man ihm vorwarf, allzu nahe Beziehungen zum sozialdemokratischen Lager zu unterhalten. Erst im Juli dieses Jahres waren die Untersuchungen zum Abschluss und zur Rehabilitierung Wehners gekommen. 42 Fragen hatte er schriftlich zu beantworten und mündlich zu erläutern gehabt, Fragen über seine soziale Herkunft, über Personen, die ihm bekannt waren, über Gespräche, die er mit sozialdemokratischen Funktionären geführt, Reisen, die er unternommen und parteipolitische und gewerkschaftliche Tätigkeiten, die er früher ausgeübt hatte. Katz schwieg eine Weile. Hinweise solcher Art, auf Übermittlung beruhend, gehörten in der Hochspannung dieser Tage zu einer Realität, der wir nicht ausweichen konnten. Wir nahmen sie zur Kenntnis, da sie unsere eigene Existenz berührten, brachten sie zuweilen in engstem Kreis zur Sprache. Die Unstimmigkeiten innerhalb der Parteispitze, sagte Katz, mochten geringfügig erscheinen, enthielten aber tiefgehende Differenzen, die sich nun im Zusammenhang mit der Neubildung des Zentralkomitees und Politbüros verschärften. Im Gegensatz zu Münzenberg wünschte Wehner nicht demonstrative Erklärungen, sondern geduldiges, verschwiegenes Vorgehen, um zunächst zu einem gegenseitigen Vertrauen zu kommen. Ich erinnerte mich einer Bemerkung Hodans, die Rivalitäten betreffend zwischen Ackermann und Merker, Münzenberg und Wehner und zwischen diesen und der Gruppe um Ulbricht. Offiziell war Thälmann, der sich im deutschen Zuchthaus befand, noch Vorsitzender der Partei. Nachdem Scheer, der als sein Stellvertreter galt, ermordet worden war, nahm Pieck das Führungsamt ein. Für Wehner, den jungen Kandidaten des Politbüros, kam es nicht nur darauf an, dessen Gunst zu besitzen, sondern auch, sich gegenüber der sowjetischen Partei zu behaupten, von der Pieck abhängig war. Vielleicht war es so, dass die Kämpfe, die jetzt stattfanden, und in die auch die übrigen Mitglieder des Zentralkomitees Dahlem, Florin, Dengel, Abusch, Eisler und Anwärter auf führende Posten wie Mewis, Kowalski, Knöchel verwickelt waren, bedingt wurden durch die ständig gesteigerte Furcht, der höchsten Prüfungsinstanz nicht standhalten zu können und liquidiert zu werden, gleich ihren Genossen Remmele, Flieg, Neumann, Kippenberger, Eberlein. Oder müsse, fragte ich, beim immerwährenden Ringen zwischen der kommunistischen und der sozialdemokratischen Partei um die Vormacht, auch der Charakter derer, die diese Politik in die Wege leiteten, vom Drang zur Machtausübung geprägt sein. Nicht von Macht, sagte Katz, sondern von Härte wolle er sprechen, von einer Härte gegeneinander und gegen sich selber, ohne die es kein Überleben gebe. Wehner hatte seine Parteitreue unter Beweis zu stellen. Auch Münzenberg hob im Jahr 37 weiterhin seine Loyalität hervor. Er war es, sagte Katz, der den größten Teil des Wehner belastenden Materials der Komintern zur Verfügung stellte. Doch während er noch vorgab, sich im Einvernehmen mit der sowjetischen Partei zu befinden, wuchs die Inkonsequenz in seiner Arbeit an. Eigensinnig, sagte er, zu eigenmächtigen Entschlüssen geneigt, sei Münzenberg immer gewesen. Jetzt aber habe er aus einer Absonderung herausgehandelt, die tief in seinem Wesen begründet schien. Solange die Partei eine feste Form besaß, konnte er seinen Aufträgen gerecht werden, sein Erfindungsreichtum kam ihm in allen Ämtern zugute. Beim Zerfall der Organisation, als wir uns einschränken mussten, sagte Katz, wurde das, was wir als großzügig, expansiv an ihm kennengelernt hatten, unklar, utopisch. Es gelang mir während dieses Gesprächs nicht, eine Vorstellung von den Antagonismen in der Partei zu gewinnen. Und wieder wollte sich die Lösung aufdrängen, dass wir die Partei als etwas Absolutes zu bewerten, dass wir uns über alle ihre Kontroversen hinwegzusetzen hätten, eine Lösung, die meinen Absichten nie entsprechen könnte. Gerade die unsägliche Arbeit, die jetzt geleistet wurde, um die Partei wieder handlungskräftig zu machen, forderte eine klare und eindeutige Zielrichtung. Noch an ein anderes Problem, das mich seit langem beschäftigte, rührte ich, indem ich Katz fragte, wie er es vermocht habe, den ein Jahrzehnt andauernden engen Kontakt mit Münzenberg abzubrechen. Seine Antwort war kurz, wies nur auf die Bedeutungslosigkeit persönlicher Freundschaft hin, wenn sich diese nicht mehr mit den Interessen der Partei vereinbaren ließ. Im Übrigen, sagte er, sei der Umgang mit Münzenberg noch kein Verstoß gegen die Disziplin. Er und Schmeral, der Gründer der tschechoslowakischen Partei, hätten zwar Münzenbergs Aufgaben übernommen, doch sei dieser noch nicht, wie es hieß, vom Bannstrahl getroffen worden. Bei den schnellen Veränderungen, wie wir sie jetzt zu gewärtigen hätten, könnte der Unwille ihm gegenüber bald wieder aufgehoben werden. Der Weg, dieser Rest der mittelalterlichen Handelsstraße, mündete am Ende der Friedhofsmauer in eine Abfallhalde, aus deren Anschwellungen und klotzförmigen Auswüchsen hier und dort Rauchstreifen aufstiegen. Menschen wohnten in den Erdhöhlen, den Buden aus Brettern, Pappe, Wellblech, an Stricken hing Wäsche, Frauen kamen mit Eimern vom Fluss her, eine Gruppe von Arbeitern, Thermosflasche und Essgeschirr unterm Arm, stampfte zwischen den Hügeln heran, Kinder spielten im Geröll und Schrott am Bahndamm. Die Schienen und Reihen der Leitungsmaste verloren sich in der dunstigen Ebene von Saint-Denis. Katz ging weiter, als habe er einen bestimmten Platz im Augenmerk. »Angreifen, angreifen«, sagte er. Das war immer Münzenbergs Motto gewesen. Diese Haltung des ständig Kämpfenden aber habe sich nicht aus einem Überschuss an Stärke, sondern vielmehr aus einer Schwäche, einem Schrecken ergeben. Der Vater kommt, das war die erste Gefahr, die er kennengelernt hatte. Das Zimmer des Vaters war ein Heiligtum. Nie durften die Kinder das Zimmer betreten. Häufig betrunken hatte der Vater, der Gastwirt war, das Gewehr von der Wand gerissen und gedroht, die Familie, diese ganze Bande, zu erschießen. »Ich werd euch aufschießen!« Dieser Ruf verfolgte ihn bis in die Nacht. Er wagte nicht einzuschlafen, aus Furcht, vom Vater überfallen zu werden. Oft wurde er in die Schenke befohlen, um Gläser und Flaschen zu reinigen. »Münzenberg hat mir oft beschrieben«, sagte Katz, »wie er unter Anrüppeleien und Prügeln ein Glas 4 bis 5 Mal abzuwaschen hatte und der Vater doch immer noch einen Flecken dran fand.« »Häng dich auf, du Faulpelz«, rief der Vater und warf ihm einen Strick zu. »Ich sehe ihn in dieser Vorwelt«, sagte Katz. »Da steht er mit dem Strick in der Hand in der verräucherten Kneipe in einem Dorf namens Friemar, gelegen an der Nesse, eine Petroleumlampe schaukelt über der Theke, die Hirschgeweihe an der Wand werfen große Schatten. Um die Tische sitzen vermummte Bauern mit Schaum im Schnurrbart. Eine blasse, magere Frau steigt mühsam die Treppe hinauf, dreht sich noch einmal um nach dem Jungen. Oben in ihrer Kammer legt sie sich ins Bett, um zu sterben. Dann klettert der 5-Jährige mit dem Strick die Stufen empor. Er verkriecht sich auf dem Dachboden. Niemand kommt ihm nach. Nichts ist dieses Leben wert. Das ist die erste Lehre für ihn, der später sein ganzes Leben dafür einsetzte, dem Leben anderer einen Wert zu geben. Um Münzenberg zu verstehen, sagte er, muss man dieses Ländergemisch verstehen, aus dem er stammt, zwischen dem Harz und dem Thüringer Wald, zwischen der Saale und der Werra, diese Gegend, die Fürsten mit den Namen Ludwig der Bärtige und Ludwig der Eiserne, Heinrich der Erlauchte und Albrecht der Entartete, Friedrich der Freidige und Friedrich der Ernsthaftige, Friedrich der Einfältige und Friedrich der Strenge hervorgebracht hat, diese gottverlassenen Ländereien, in denen auch Waltershausen liegt, wo sich der arme Hölderlin als Hofmeister verdingte, wo aber auch Weimar und Jena nicht fern sind und wo sich Gotha und Erfurt als Wahrzeichen der deutschen Sozialdemokratie erheben. In ein paar frühen Aufzeichnungen, sagte Katz, hat Münzenberg das Wirtshaus beschrieben, in dem er aufwuchs. Damals war er der Wahrheit nah, im Verlauf der Jahre aber wollte er sich aussöhnen mit diesem Milieu, brachte sogar dem Vater eine gewisse Zuneigung und Achtung entgegen. Münzenberg war schmächtig als Kind, der Mutter ähnlich. Die Schwester, die beiden Brüder glichen dem robusten Vater. Auf den ältesten Bruder hatte der Vater einmal geschossen. Der flüchtete durchs Fenster, kam nicht mehr zurück. Seitdem beherrschte auch den Jüngsten der Wunsch, sich davon zu machen. Als 11-Jähriger, mit einem Sack voller Brotbrocken über der Schulter, stahl er sich eines Morgens aus dem Haus. Nach Afrika wollte er, sich anwerben lassen bei den Buren im Krieg gegen die Engländer. Vor Eisenach griffen ihn die Gendarmen auf und brachten ihn zum Vater zurück. 2 weitere Jahre der Misshandlungen kamen zum plötzlichen Ende, indem der Vater sich eine Ladung Schrot in den Kopf feuerte. »Münzenberg hat es immer abgelehnt«, sagte Katz, »einen Selbstmord darin zu sehen. Der Alte habe nur sein Gewehr reinigen wollen, sei wie gewöhnlich besoffen gewesen.« Mit dem Abschluss der Kindheitsleiden waren die Peinigungen jedoch nicht beendet. In Gotha erhielt er seine erste Lehrstelle und nun besaß der Meister das väterliche Züchtigungsrecht. Er sollte zum Barbier ausgebildet werden. Nach Ansicht der Geschwister war dieser Beruf seiner schwächlichen Statur angemessen. Der Arbeitstag dauerte von morgens 5:30 bis abends 9, sonntags von 7 bis 1. Freie Tage oder eine Pause während des Tags gab es nicht. Das war 1904. In den Dorfschulen von Friemar und Eberstedt hatte er notdürftig Lesen und Schreiben gelernt. Von dem eben in Berlin gegründeten Verein der Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter war ihm noch nichts bekannt. Ebenso wenig hatte er gehört von Bernsteins Aufruf an die Jugend zum Selbstschutz vor den Übergriffen der Lehrherren. Dass es noch ein paar Jahre dauerte, ehe er sich in Versammlungen wagte, hing vielleicht damit zusammen, dass ihm ein schweres Stottern eingebläut worden war. Er trug dieses Verstummen, diese Verschlossenheit in sich. Auch verwirrte ihn nach der Zeit in der Einöde, in der Spelunke für Strauchräuber, Wilddiebe die Stadt. Gotha hatte damals 30.000 Einwohner. Es war eine Arbeiterstadt mit Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dampfmolkerei, Porzellanherstellung und Fleischindustrie. Sein Gothaer Programm, pflegte Münzenberg zu sagen, habe aus Schelte und Ohrfeigen, Schaumschlagen und Bodenfegen bestanden. Jeden Sonnabend fanden Coiffeurübungen am lebenden Modell statt. Die Lehrjungen hatten die Insassen des Altersasyls, etwa 100 Männer, zu rasieren. Während einiger Stunden durften sie, die Getretenen, einmal die Starken sein. Die Alten flüchteten vor ihnen, wurden übermannt, auf dem Fußboden festgehalten. Die Bartstoppeln waren hart wie Drahtspitzen, die Messer stumpf und rissen beim Schaben Fetzen der Haut ab. 5 Pfennig zahlte die Stadt Gotha dem Meister für jeden der solcher Art behandelten Pensionäre. Münzenbergs Erfurter Programm begann 1906, als er in die Stadt an der Gera kam, in eine Schuhfabrik. Während des 12-stündigen Arbeitstags als Leistensortierer in der Zwickerei, im Gekreisch der Maschinen, im Gehämmer, schulte er sich im Sprechen. Da hörte ihn keiner. Er wollte sich vorbereiten aufs Mitreden. Es hatte sich etwas ereignet. Er war in einen Verein geraten, den Arbeiterbildungsverein mit dem Namen Propaganda. Er wusste noch nicht, was das war, Propaganda, spürte nur in dieser Zusammenkunft junger Arbeiter, dass sein Leben sich jetzt verändern würde. Nicht nur zeigte sich ihm deutlich die große Stadt, in der an die 75.000 Menschen lebten, er begann auch, sich zu den Massen der Arbeitenden zu rechnen. Er war kein Vereinzelter mehr, er gehörte zu ihnen, die tätig waren in den Schuhfabriken, den Brauereien und Eisenbahnwerkstätten, in der Kleidermanufaktur, der Garnbleicherei, der Wollfärberei, in der Produktion von Lokomotiven, Turbinen und landwirtschaftlichen Maschinen. In Kürze vermochte er, das Wort Propaganda auszusprechen. Er nahm teil, hin und wieder noch unterbrochen vom Würgen und Fauchen der Sprachstockung, an politischer Aufklärung, an der Verbreitung sozialer Forderungen. Wer ihn kennt, sagte Katz, könne auch heute noch diesen Ansatz zum Stammeln bemerken, vor allem wenn es um sein Verhältnis zu den Autoritäten in der Partei ging. Mit seinem Ruf »Angreifen, angreifen« setzte er sich über die Hemmung hinweg. Bald war er bekannter Redner und Agitator, Vorsitzender der Freien Jugend, Leiter von Diskussionen, Kampfaktionen, Demonstrationen, doch er behielt seine Ungebundenheit bei, hasste die Herren und Meister, nahm nicht teil am Fraktionenstreit in der Partei, wehrte sich gegen alles, was ihn einengen wollte, begab sich auf die Wanderschaft im Sommer, kam 1910 nach Zürich, wo er gleich in die Jugendorganisation eintrat. Als ich bei Piscator arbeitete, sagte Katz, nahmen wir uns das Schauspiel vor, das Münzenberg als 25-Jähriger geschrieben hatte, als er längst zum Zentralvorstand der sozialistischen Jugend gehörte. Die Vorbereitung der Zimmerwalder Konferenz, die Bemühung um eine neue Internationale, das war eine Sache. Eine andere Sache war die Auseinandersetzung, die in ihm weiterlief, dieser Albtraum von Gewalt und unflätigem Geschrei. Katz war stehen geblieben, an einem Stück plattgestampften Bodens, auf dem sich ein paar Zelte erhoben. An einen Pfahl gekettet war ein Tanzbär mit Nasenring, umwimmelt von Fliegen. Zigeuner saßen am Lagerfeuer. Katz demonstrierte die Rollen des Stücks, in denen zum Ausdruck kam, was Münzenberg zur Zeit seiner Tätigkeit neben Lenin mit sich herumgeschleppt hatte. Immer noch dröhnte das Gebrüll seines Vaters ihm in den Ohren. »Zusammenschießen werd ich das Pack«, rief Katz, und kümmerte sich nicht darum, dass die Zigeuner aufhorchten. Er stellte den Vater dar, fuchtelte mit der Faust. »Schweig, du Hund«, schrie er dem Sohn entgegen, der aufmucken wollte. »Es könnte dir passen, das große Maul zu führen.« Die Zigeuner traten näher, um dem Fremdling zuzuhören. »Komm, Vater«, sagte die Mutter, »das Nachtessen ist bereit.« »Fresst euren Fraß selbst«, antwortete der Vater. »Ordnung werd ich im Gesindel schaffen.« »Du solltest dich schämen«, sagte leise der Sohn, »die Mutter und deine Kinder zu bedrohen.« Da ging es wieder los von Seiten des Vaters. »Ich wünschte«, sagte der Sohn, »ich wäre stark und vertiert genug, dich mit deinen Mitteln zu bekämpfen. Ich würde dich erwürgen.« Aus der geduckten Haltung des Sohns schnellte Katz empor zur Riesenhaftigkeit des Vaters. Staunend sahen es die Zigeuner. »Lump, Elender«, schrie der Vater, »schlagen werd ich dich, bis du nicht mehr kriechen kannst.« »Nicht schlagen, nicht schlagen«, flehte der Sohn. Katz deutete an, wie der Sohn sich zu wehren versuchte. »Nein, ich kann nicht, du hast mir die Feigheit ins Blut gepflanzt.« Darauf der Vater: »Den Schädel schlag ich dir ein, tot schlag ich dich.« Katz gab pantomimisch den Griff nach dem Gewehr zu erkennen. Ein Schuss. »Allmächtiger«, rief die Mutter, »mitten in den Kopf.« »Schund«, nannte Münzenberg dieses Stück, das zu bearbeiten Piscator ihm aufgetragen hatte. Er wollte nichts mehr damit zu tun haben, sagte, er habe sich den Stoff vom Leib geschrieben, das solle genügen, ging sogleich wieder zur Verteidigung des Vaters über. Dieser sei ihm in seiner Unruhe, seiner Heftigkeit verwandt gewesen. Und es war doch seine ganze Kindheit in diesem Drama zu finden und ein Hinweis auf die unsäglichen Mühen, die es ihn gekostet haben muss, um sich aus der hinterwäldlerischen Dumpfheit herauszuarbeiten zur Weltsicht. Katz aber hatte mich nicht in die öde Gegend am Rand von Saint-Ouen geführt, um mir Münzenbergs Jugendwerk in passender Szenerie vorzuspielen. Sein Wegziel war, wie sich jetzt herausstellte, der Besuch bei den Zigeunern gewesen. Er hieß mich warten. Eine junge Frau in langem, dick aufgebauschtem Rock kam ihm entgegen, nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm durch den aufstiebenden Schwarm der Schmeißfliegen. Die Angehörigen der Familie zogen sich zum Feuer zurück. Der Bär grunzte am Pfahl. Katz verschwand mit der Frau im Innern des Zelts. »Entweder wir fangen sehr früh an«, sagte Münzenberg, »oder wir schaffen es nie. In unserem Club studierten wir Lehrlinge Geschichte, Politik, Kunst, Literatur. Und das ging sehr geordnet zu. Da saß vorn einer am Pult, läutete die Handglocke, einer zwischen den jungen Arbeitern stand auf, hielt sein Referat, worauf jeweils nach Anmeldung diskutiert wurde. Bisher hatte ich Jules Verne, Cooper, Karl May gelesen, Karten gespielt. Jetzt lernte ich Lassalle, Engels, Bebel, Mehring, Heckel, Forel kennen. Das streng Geregelte gehörte zur Grundlage der Zusammenkünfte. Wir 16-Jährige trugen unseren Sonntagsanzug mit Stehkragen. Beim Abwerfen der verschwitzten Arbeitsbluse, beim Umkleiden nach dem Tag in der Fabrik, bereiteten wir uns gleichsam auf ein Dasein auf höherer Ebene vor. Dieses Jahr, 1906, stürzte sich jedoch über mich wie ein Katarakt. Aus dem feierlichen Beginnen wurde bald eine stürmische Auseinandersetzung mit unserer Situation in Betrieb, Gewerkschaft, Partei. Von den Älteren kam uns nur Herablassung, Ablehnung entgegen. Im Versammlungsraum wollten sie einzig Vorträge zulassen, die, wie sie sagten, dem Erkenntnisvermögen der Jugend angepasst waren. Wir gerieten in einen Umwandlungsprozess, ohne noch etwas von den Meinungskämpfen innerhalb der Parteispitze zu wissen. Der Reformismus, der Revisionismus, das war für uns einfach das Reaktionäre. Wir zogen los gegen die Versumpftheit in der Partei, gegen die Abwendung von der Revolution, gegen den Nationalismus, die Bündnispolitik mit dem Kapital, dem Militär. Das Geordnete während des Lernens behielten wir bei. Das schloss unsere Bereitschaft zum Umsturz nicht aus. Das Logische Zielbewusste verstanden wir als Notwendigkeit, um mitwirken zu können am Aufbau einer Partei, wie sie in Russland nach den Ereignissen von 1905 geplant wurde. Innerhalb weniger Jahre entwickelten wir einen neuen Begriff der proletarischen Jugend, und zwar aus Erfahrung, die wir gewonnen hatten aus der Schinderei, die an uns betrieben worden war. Vieles trug, als ich nach Zürich kam, noch Einflüsse aus der Lektüre von Herzen, Kropotkin, Bakunin. Der Anarchismus gehörte zur ersten Stufe des revolutionären Kampfs, der ein Generationskampf war, und ehe wir noch zu Plechanow, Lenin, zur Iskra fanden, später auch gleichzeitig mit der Annäherung an die Bolschewiki, lasen wir Dostojewski, Ibsen, Strindberg. Es war so, sagte er, dass immer zwei scheinbar gegensätzliche Mächte in uns wirkten, die eine Geduld, Disziplin verlangend, die andere unsere Radikalität herausfordernd, die eine konstruktiv, die andere rasend gegen Erstarrtes, und es zeigte sich dann, dass dies doch nur zwei Seiten derselben Sache waren und dass sie beide aufgenommen werden mussten, wollten wir uns zur vollen Geltung bringen. Ibsen, Strindberg, die hätten fast unseren Ausschluss aus der Arbeiterunion hervorgerufen, denn solche Literatur förderte nach Ansicht mancher Funktionäre Sittenverderbnis. Denen war das Lesen realistischer gesellschaftlicher Romane und Schauspiele bedrohlicher als bei unserem einsetzenden Marx-Studium die wissenschaftliche Anleitung zur sozialen Umwälzung. Der Name des Stammvaters war in der Partei noch nicht verpönt. In den Schilderungen des Niedergangs der bürgerlichen Institutionen, vor allem der Familie, aber witterten die alteingesessenen Sozialdemokraten eine Gefahr, die auch ihren eigenen Organisationsapparat zu betreffen schien. Die Furcht vor der unduldsamen Analyse des menschlichen Zusammenlebens, die zur Feindlichkeit gegen Kunst und Literatur werden musste, diese stets im Unbewussten bleibende Regung, sofort verleugnet, wenn zur Debatte gebracht, haftete fortan der Arbeiterbewegung an als ein kleinbürgerlich-reaktionärer Ballast, der den Hang zum Kompromisse machen, die Borniertheit, den Dogmatismus hervorrief. Bei unserem Kampf um die Brechung der alten Bildungsideale, bei unserer Bemühung, eine neue Lebensform zu finden, stießen wir auf jene, die verlangten, dass die kommende Revolution total zu sein hatte, dass der ganze Mensch von den Impulsen des Traums bis in die praktischen Handlungen davon ergriffen werden musste. 1912 hatten wir diese Signale eines kulturellen Aufruhrs vernommen, und wir verbanden sie sogleich mit unserem politischen Ansturm. Was 4 Jahre später so vehement im Cabaret Voltaire zusammengefasst wurde von den Flüchtlingen aus der Orgie des Massenmords, nahmen wir in den ersten Anzeichen auf. Zwischen internationalen Zeitungen und Zeitschriften lebend, zwischen Flugblättern, Manifesten, hin- und herreisenden Emissären, waren die Erfindungen eines Cravant, Picabia, Duchamp, Arp, Apollinaire in uns eingegangen. Niemand konnte sagen, woher wir die Offenheit für solches Experimentieren erlangt hatten. Die Erklärung war vielleicht nur wieder, dass unsere Sinne durch all die Erniedrigungen und Züchtigungen geschärft worden waren. »Ich hasse Übergriffe, Vergewaltigungen, Prügeleien«, rief er. »Und doch gehören wir zu der Generation, die durch Not und Armut, durch ständige Flucht vor Obrigkeiten, durch Unbehaustheit und Landstreichertum zum wissenschaftlichen Denken kam. Ich will das keinesfalls loben. Das Verständnis für Zusammenhänge kann auf bessere Art gewonnen werden. Uns aber war die Einsicht beigebracht worden mit Gewalt und Terror. Das Neue kam, wie immer, aus Paris. Wir verhunzten, verhärmten, ehemaligen Laufjungen, die wir zu Wölfen gemacht werden sollten, fanden zu einer Zeit, da das Kapital die bisher größte Ausplünderung und Barbarei in die Wege leitete, zum Gedanken der Brüderlichkeit, zu einem Fest, wie es hier in dieser Stadt schon oft mitten im wüstesten Streit aufgeklungen war. Er blieb bei diesen Worten stehen, schlug weit mit den Armen aus, im Parc des Expositions, hinter der Porte de Versailles, wo der Vorort Vanves begann. Das Grau seiner Augen war von fast blendender Helle. Mit seiner untersetzten Gestalt, seiner hohen Stirn, dem dunklen Haar, war er Hodan ähnlich. Stärker noch trat das Verwandtschaftliche zwischen ihnen hervor in der Sprechweise und Gestik. Münzenberg hatte wieder eine neue Zeitschrift gegründet. Immer verlangte er nach solchem Sprachrohr. Abgeschnitten von der Partei hatte er in Aschberg, diesem wunderlichen Mäzen der Linken, einen Finanzier gefunden. Jetzt im Oktober sollte die erste Nummer erscheinen. Thomas, Heinrich und Klaus Mann, Arnold und Stefan Zweig, Feuchtwanger, Kerr, Döblin, Olden, Schifrin, Roth, Schickele, Werfel, Ernst Weiß, Graf gehörten zu seinen Mitarbeitern. Auch Hodan lieferte ihm Beiträge. Ich hatte ihn zu Münzenbergs Wohnung begleitet, an der Ecke der Rue Boissonbert, Rue 4 Septembre, in einem Neubau, der von den rußgeschwärzten Mietskasernen der Umgebung abstach. Ins Gespräch geraten, zog Münzenberg uns hinaus in ein Bistro zuerst an der Avenue Renan, dann an den Magazinen vorbei, unter der Eisenbahnbrücke hindurch, in den Ausstellungspark. Jeder Raum war ihm zu eng. Er brauchte Plätze, Felder, Panoramen um sich. War auch mit Knickerbockern und Schnürstiefeln wie für eine Bergbesteigung gekleidet. Seine Gedanken schienen ständig mit der Außenwelt zu korrespondieren. Es war, als griffe er jedes Wort, jedes Bild aus einer Unbegrenztheit heraus. Und doch war seine beiläufigste Bemerkung geprägt von einer starken inneren Resonanz. Mit hustendem Gelächter brachte Hodan zur Sprache, dass für einen Mann wie Münzenberg kein Platz mehr sein sollte in der Partei. »Wohl deshalb«, sagte er, »weil du schreibst, das Kostbarste in der Partei sei der Kämpfer, das Mitglied der Mensch. Das ist eine Beleidigung der allmächtigen Führung. Und wie kannst du heute eintreten für die Meinungsfreiheit?«, rief er. »Wie kannst du mitteilen, dass die Zeitschrift Unabhängigkeit wahren werde?« »Unabhängigkeit, das ist Mangel an Parteilichkeit. Das ist Ausflucht, um die Dritte Internationale, die Sowjetunion, kritisieren zu können.« »Unabhängigkeit auch gegenüber der Zweiten Internationale ist wertlos, heute, da es nur das Entweder-Oder, das Für und Wider gibt.« Ich fragte mich, ob diese Motive tatsächlich für den Ausschluss Münzenbergs genügen konnten. Die Erklärung schien mir in der Konzentration der Macht zu liegen, im Aufeinanderprallen der Rivalitäten. Soweit ich es zu beurteilen vermochte, wollten Münzenberg und die anderen Parteiführer das Gleiche. Nur hatte der Aufruf zur Sammlung nicht von ihm auszugehen, sondern von der Gruppe, die jetzt das Politbüro einnahm. Was blieb ihm da anderes übrig, als selbst ein Blatt herauszugeben, in dem er den Gedanken der Einheit verfechten konnte? Für diese Einheit zu wirken, auch von verschiedenen Ausgangspunkten her, war besser als zu schweigen. Und doch musste für ihn, der zum Aufbau der Kommunistischen Internationale beigetragen hatte, die erzwungene Unabhängigkeit eine Unzugehörigkeit, ein quälendes Herausgerissensein bedeuten. 1914, sagte er, als wir Stellung bezogen gegen die sozialdemokratische Kriegsunterstützung, flogen wir aus der Partei. Die gesamten Jugendverbände wurden ihrer antimilitaristischen Haltung wegen vom greisenhaften Vorstand aufgelöst. Aus dem russischen Untergrund kam der eine revolutionäre Strom mit seiner politischen Kraft auf uns zu, und aus Paris der Strom der künstlerischen Revolution. Beide schlugen in Zürich über uns zusammen, doch nicht, um uns zu betäuben, sondern um uns reinzuwaschen, zur Klarheit zu bringen. September 14, sagte Münzenberg, stand ich zum ersten Mal neben Lenin. Radek Bucharin waren schon einige Wochen früher in der Schweiz eingetroffen, als die Österreicher Lenin noch in Krakau interniert hielten. Ende des Monats kam Trotzki in Zürich an. »Wenn ich an diese Zeit denke«, sagte er, an diese ungeheuerliche Übermacht der Kriegshetzer und an diese wenigen, die in Bern, später in Zürich, oft hungernd, ständig in Geldnot, in ärmlichen Stuben wohnend, die Zerschlagung der Raubgier planten, dann ist ihre Tat im Oktober immer noch etwas kaum Vorstellbares. Dass Lenin mich sofort heranzog zur Arbeit, sagte er, war ein wichtiger Ansporn. Doch gleichzeitig lag auch eine gewisse Beunruhigung darin, seine Persönlichkeit war so dominierend, seine Führungskraft so unbestreitbar, dass etwas in mir ihm gegenüber noch rebellieren wollte. Bei Trotzki kam nie der Ansatz zu einer Bindung auf. Wir Jungsozialisten waren am Druck und Vertrieb seines Pamphlets über den Krieg und die Internationale beteiligt, schmuggelten die Hefte im Winter über die Grenze nach Deutschland. In Gegenwart Trotzkis entstand stets etwas Abenteuerliches, Anarchistisches. Er war zugleich Fanatiker und Bohemien. Es interessierte ihn ebenso sehr, über Jarry, Kandinsky, Marinetti, Picasso, Chirico zu diskutieren, wie über die Strategie des Aufstands. Mit ihren Streitigkeiten, wie sie vor allem publizistisch ausgefochten wurden, ergänzten Lenin und Trotzki einander. Trotzki war der Einzige, der Lenin gegenüber eine eigene Meinung zu äußern wagte. Gerade dieser Selbstständigkeit wegen schätzte Lenin ihn. Nicht von Unversöhnlichkeit zeugten die heftigen Zusammenstöße, sondern von einer unbezwinglichen dialektischen Vitalität. Wie der Augenblick der Revolution nur aus Antagonismen, aus paradoxalen Vorbedingungen entstehen konnte, so war auch die künstlerische Entwicklung undenkbar, ohne Spannungen, Konflikte, Zerreißproben. »Ich habe selten darüber gesprochen«, sagte Münzenberg, »und vielleicht sehe ich es auch jetzt erst deutlich, da ich in die Strandung hineinmanövriert wurde, wie sehr meine damaligen politischen Vorstellungen verknüpft waren mit dem Bild einer kulturellen Umwälzung. Im Sommer vor der Zimmerwalder Konferenz, bei den geheimen Zusammenkünften, den hitzigen Gesprächen im kleinen Kreis von Berufsrevolutionären, wurden wir in die Richtung gelenkt, die fortan für unsere gesamte Tätigkeit gültig werden sollte. Die Splittergruppen aus der alten Erfurter Partei fanden sich zur gemeinsamen Linie zusammen, erklärten am 5. September 15 ihr revolutionäres Programm. Auch unsere Zeitschrift »Die freie Jugend« wurde umbenannt in »Jugendinternationale«, Beziehungen wurden aufgenommen von Land zu Land, wir konnten uns nichts anderes denken, als dass aus dem Kampf gegen den Krieg eine proletarische Weltrevolution werden müsse. Zimmerwald war ein Anfang, sagte er, voller Halbheiten. Und während wir die nächste Zusammenkunft vorbereiteten, in Kiental, um Lenins Internationale voranzutreiben, überholte uns die künstlerische Revolte, dünkte sich weitaus unversöhnlicher, kühner als unser Unternehmen. Dieser Tumult nach dem wahllosen Griff ins französische Wörterbuch am 8. Februar 16 zum Wort »Dada« ließ uns zeitweise unsere Überzeugung vergessen, dass die materielle Revolution von der geistigen untrennbar war. Die Künstler in der Spiegelgasse waren sich ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich die politische Revolution zu ergänzen, ebenso wenig bewusst wie die Politiker, die der Kunst keine umwälzenden Fähigkeiten zutrauen wollten. Hülsenbeck, Ball, Zara, Arp und die anderen trommelnden, auf der Bühne frei assoziierenden Poeten erklärten alle politischen und sozialen Ambitionen für faul und korrupt. Sie verachteten die Besonnenheit, das Planen als Voraussetzung für den Erfolg der Revolution, sahen nur das Chaos als fruchtbar an, bemerkten dabei nicht, wie sie Gefahr liefen, das Gestürzte schon wieder durch etwas Mystisches, Irrationales zu ersetzen. Was sie produzierten, nannten sie Antikunst. Uns dagegen lag nichts daran, mit den Werken der Vergangenheit zu brechen. Wir sahen zwischen ihnen und den Zeugnissen neuer gesellschaftlicher Verhältnisse die historische Kontinuität. Mit der Loslösung von früheren Leistungen hätten wir uns in einen luftleeren Raum versetzt. So kam es, dass sich unsere Zustimmung gegenüber vielen Manifestationen mit einer Abwehr verbinden musste, dass wir den Darstellungen oft einen anderen Sinn gaben, als von den Urhebern beabsichtigt. Seit dem Frühjahr 16 beherbergte die Spiegelgasse die ganze Revolution, denn nun war auch Lenin dort eingezogen. Der Alte, wie wir ihn nannten, denn einem solchen glich der 45-Jährige schon mit seinem fast kahlen Schädel, verurteilte den Spleen der Künstler, die Verherrlichung des Unnützen, wie sie bei den Vorstellungen in der Grotte zum Ausdruck kam. Hoch oben an der buckligen Gasse, da fand das Planen statt. Tief unten, da entlud sich die fantastische Unvernunft. Die Spiegelgasse wurde zum Sinnbild der gewaltsamen, doppelten, der wachen und der geträumten Revolution. Ich fragte Münzenberg nach der Lage der Gasse. »Vom Limmatquai kommst du«, sagte Münzenberg, »gehst die Marktgasse entlang, biegst ein in die Münstergasse, da steigt sie gleich linker Hand auf. Die erste Tür links, davor ein paar Stufen, führt zum Kabarett. Abends dringt aus den niedrigen gewölbten Fenstern ein Lärm, der die Mauern erzittern lässt. »Ich sehe noch Radek«, sagte er, »wie er die Arme seitwärts ausstreckt, um die Wände der schmalen Gasse zu stützen.«